Deutschlandfunk. Kommentar. Deutschland steuert auf ein langes Einheitswochenende vor dem Feiertag am 3. Oktober zu, der in diesem Jahr in Dresden begangen wird. Der Jahresbericht zur deutschen Einheit, über den der Bundestag heute debattierte, hatte einen Anstieg der Fremdenfeindlichkeit gerade in Ostdeutschland beklagt. Währenddessen starteten CSU und sächsische CDU heute einen Vorstoß für eine Leitkultur in Deutschland. Frank Capellan kommentiert. Nun lasst mal bitte die Kirche im Dorf. Deutschland braucht keine Leitkultur, wir haben schon eine. Wer uns etwas anderes weismachen möchte, wie jetzt CSU und CDU Sachsen, läuft den Phrasen der AfD hinterher. Der lässt sich kirre machen von einem Alexander Gauland, der gerade wieder fabuliert, der Kölner Dom könnte einmal zur Moschee werden. Wenn das je passieren sollte, dann doch nur, weil die Deutschen sich nicht mehr an die eigene Leitkultur gebunden fühlen und die Katholiken in Scharen ihre Kirche verlassen. Deshalb aber geben uns konservative Unionsleute heute wohl kaum eine, Zitat, Kraftquelle Leitkultur an die Hand. Gemeint ist das Papier vielmehr als Anleitung zur Integration. Was Deutschsein ausmacht, wird auf zwei Seiten allen hinter die Ohren geschrieben, die bei uns und mit uns leben wollen. Herausgekommen ist ein 10-Punkte-Plan voller Selbstverständlichkeiten. Deutsch ist Sprache des öffentlichen Lebens, Religionsfreiheit hat ihre Grenzen, jüdisch-christliche Werte sind Grundlage unseres Zusammenlebens, Frau und Mann sind gleichberechtigt, die Verfassung ist zu akzeptieren. Wer würde all das nicht unterschreiben? Begrüßenswert ist lediglich, dass sich die Initiatoren für einen wertegebundenen Patriotismus aussprechen und diesen einem dumpfen Nationalismus der extremen Rechten gegenüberstellen. Ganz bewusst wird der Aufruf zur deutschen Leitkultur zum Tag der deutschen Einheit veröffentlicht. Die CDU-Chefin dürfte dennoch wenig begeistert sein. Gerade erst macht eine sächsische Bundestagsabgeordnete mit rechtsextremistischen Äußerungen von sich reden. Jetzt fällt ihr der ganze CDU-Landesverband Sachsen in den Rücken. Das Papier ist eine Antwort auf die AfD, die Angela Merkel nicht für richtig halten kann. Es hat das Potenzial, der Fremdenfeindlichkeit Vorschub zu leisten, so wie schon vor 16 Jahren, als ein Friedrich Merz erstmals in der Union eine Diskussion über deutsche Leitkultur anstieß und ein Roland Koch gegen die doppelte Staatsbürgerschaft Stimmung machte. »Wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben?« war damals ein oft gehörter Spruch. In dieser Zeit kam die Deutschtümelei von der West-CDU. Heute wird sie vom Sächsischen Landesverband mitgetragen. Schöner wäre es, wenn sich dort die leider meist schweigende Mehrheit lauter gegen Fremdenfeindlichkeit zur Wehr setzte. Stattdessen aber verweist der sächsische Christdemokrat Arnold Fahrts heute in der Einheitsdebatte des Bundestages darauf, dass doch die gesamte AfD-Spitze aus dem Westen komme. Na prima. Wirklich alles so einfach? Und wo hat die AfD die meisten Wähler? Nun lasst mal die Kirche im Dorf, gerade in der CDU Sachsen.